Wednesday nights we have prayer in the mother's room at 7. Und am Mittwochabend haben wir immer Gebetstreffen im Mütterraum um 7. A team of intercessors. Und da ist ein Gebetsteam, ein Fürbitteteam. You can hear it on the street. It's so cool. Und du kannst es auf den Straßen hören. Es ist so cool. And if you want to hear the message from this morning, it's online. It'll be online tomorrow. Und falls du die Botschaft von heute Morgen hören willst, es ist online. Tonight we're going to hear from two other speakers tonight who have a prophetic word for us. Und wir werden heute zwei andere Sprecher hören und die haben ein prophetisches Wort für uns. But first, how many people were at Michael W. Smith on Tuesday? Raise your hand. Also wer von euch war beim Konzert von Michael W. Smith? Okay. Michael W. Smith is like big, he's big news in America. I mean, he fills stadiums, you know. He's like the Beatles, you know. Also Michael W. Smith ist einfach wirklich ein Name in den USA, so wie die Beatles damals. No, but he's a big name. He can pull huge crowds in America. Aber er ist sehr bekannt in Amerika. And South America and around the world. Also wirklich auf der ganzen Welt. And he came for the first time to Austria. Und er kam das erste Mal hierher nach Österreich. Just like Noel Richards came the first time last week. So wie Noel Richards letzte Woche das erste Mal in Österreich war. Both of them spoke of an awakening coming to Austria. Und beide haben über eine Erweckung gesprochen, die nach Österreich kommen wird. I'm going to show you a clip in a moment. This clip, it was so cool to watch 2,000 Austrians worshiping God like we do on a Sunday night. Isn't that cool? Und es war so cool und erstaunlich, 2000 Österreicher zu sehen, die anbeten, so wie wir jeden Abend anbeten. I was sitting in the very last row and I thought, this is like our church service. Und ich saß in der letzten Reihe und habe mir gedacht, das ist so wie bei uns am Abendgottesdienst. Then I had the idea, how much does this cost to rent? Und ich hatte die Idee, wie viel Miete würde das kosten? And then I talked to Johnny Gaida and he said, maybe we could rent the thing together. Und dann habe ich mit Johnny gesprochen und ich habe gesagt, vielleicht können wir dieses Stadthalle gemeinsam mieten. Let's put something together, some kind of a big, it's Stadthalle, the Halle F, you know, it's 2,500 people. Also für 2,500 Leute. He was like, yeah, come on. Und er sagte, ja, komm, das machen wir. So I'm going to show you a clip right now. Also wir zeigen euch hier ein Video. And you can probably see my hand, seriously, because... Und ihr werdet vielleicht meine Hand sehen. I actually did go to the very front. Ich bin ganz nach vorn gegangen. This is the encore. It's the last song of the evening. Und das war das letzte Lied des Abends. Michael W. Smith, I Am Free, live in Vienna. Isn't that cool? Right on YouTube. All right. Give the Lord a hand. All right, here we go. He's such a godly man. We got to meet him before the concert. Er ist wirklich ein sehr gottesfürchtiger Mann. Wir haben ihn... vor dem Konzert getroffen. My wife and Beate and Carmen were running the compassion booth. Beziehungsweise nach dem Gottesdienst. Meine Frau und ich und Carmen, wir haben diesen Compassion Stand with two other workers from the compassion mit zwei team. Anderen Mitarbeitern yeah, von Compassion right and, geleitet. So John Michaels, Michael W. Smith came down and did an interview. Und Michael W. Smith ist gekommen und hat ein Interview gegeben. I didn't get in the picture because I took the picture. Ich war nicht im Bild, denn ich habe das Bild gemacht. I laid my life down. Okay. Okay, next time. Anyway, hey, let's be praying. Come on, God is moving. This is cool, huh? Also, lasst uns beten. Gott bewegt etwas. Right now, we're going to have Grant come up, and he's going to pour his heart out. He's got a prophetic word for us. He's been fasting. Also Grant hat ein prophetisches Wort für uns. Er hat gefastet. He's been fasting for 8 days for this message. Und er hat 8 Tage für diese Botschaft gefastet. He's got a word from us. All right, Father, bless Grant. Vater, wir bitten dich, dass du Grant segnest. Let speak right through him to us. Und lass also dass du wirklich durch ihn sprichst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I just need to keep on praying. Father, pour out your spirit before us right now, Lord. Vater, bitte gieße deinen Geist jetzt aus. Wound us with your love for us. Und verwunde uns mit deiner Liebe für uns. Glorify your son in our midst tonight. Und verherrliche deinen Sohn in unserer Mitte heute Abend. Open up our eyes and our ears and our hearts just like you did in your time of ministry on earth. Und öffne unsere Herzen und unsere Augen für dich, so wie du es getan hast in deinen Tagen. So that we might see your glory in heaven. Damit wir deine Herrlichkeit im Himmel sehen. Then our lives will be forever changed. Dass unser Leben für immer verändert werden. Father, wound us with a conviction over sin. Und Vater, verwunde uns mit dieser Überführung von unserer Sünden. May we come out of the darkness. Dass wir rauskommen aus der Finsternis. And walk in the light. Und im Licht wandeln. Father, break us with your love about us. Und Vater, brich uns mit deiner Liebe zu uns. Father, you want to speak tonight. Vater, du willst heute Nacht sprechen. You want to move here in Vienna. Du willst dich in Wien bewegen. Oh, Father, I pray that you would speak through me and I'll just disappear behind your shadow. Und Vater, ich bete, dass du durch mich sprichst und ich verschwinde einfach in deinem Schatten. May you speak tonight, Lord. So, du sollst heute sprechen, Herr. In the name of Jesus we pray. Im Namen von Jesus beten wir. Amen. Amen. Well, the past 5 years, I've been blessed with an unusual experience of traveling the world. Also seit 5 Jahren bin ich gesegnet mit ganz ungewöhnlichen Reisen auf der ganzen Welt. I've had a wonderful journey with God along the way. Und ich hatte eine wunderbare Reise mit Gott. I've had the opportunity to see flourishing churches all around the world. Und ich hatte die Möglichkeit, florierende Kirchen zu sehen auf der ganzen Welt. And I've also seen the chains that sin brings on people's lives. Und ich habe gesehen, welche Ketten Sünde bringt auf die Leben der Menschen. Just recently, I was in Africa for 4 months. Und vor kurzem war ich für 4 Monate in Afrika. And I went from country to country. Und ich ging von Land zu Land. And there I saw huge movements of prayer and fasting. Und dort sah ich ganz gewaltige Bewegungen von Fasten und Gebet. I saw churches coming together with a strong witness for Jesus. Und ich sah Gemeinden zusammenzukommen mit einem mächtigen Zeugnis für Jesus. They were gathering together with one voice and praising the glory of Jesus Christ. Und die haben sich versammelt mit einer Stimme und haben Jesus Christus verherrlicht. And I am so convinced in prayer that God is wanting to do that here in Vienna in the next year or so. Und ich bin so überzeugt davon, dass Gott dasselbe genau hier tun möchte in Wien. I've been so encouraged that I can come here and I can see what he's already doing within 7 months. Und ich bin so ermutigt zu sehen, was Gott getan hat innerhalb der letzten 7 Monaten. Coming back, people are talking about prayer and fasting. Und ich komme zurück und Menschen sprechen über Gebet und Fasten. And people are getting excited about it. Und die Menschen sind dabei aufgeregt. That's crazy. Und das ist verrückt. Hey, let's go weeks without eating, guys. Hey, wir verbringen Wochen ohne zu essen. How about we come over to your house and let's pray for hours? Und wie wär's, wenn wir zusammen in die Häuser gehen und für Stunden miteinander beten? That's a movement of God. Und das ist eine Bewegung von Gott. His Spirit is bringing and ushering His church back to where Jesus belongs. Und er bringt seinen Geist und er bringt die Gemeinde zurück zu dem Platz, wo sie war. But Jesus uns haben will. But I've also seen some faults along the way. Aber ich habe auch viel Falsches gesehen auf dem Weg. We have to ask ourselves a question. Und wir müssen uns selbst eine Frage stellen. The same question that Jesus asked his disciples. Dieselbe Frage, die Jesus seine Jünger gefragt hat. He said, "Who do the people say I am?" Wer sagen die Leute, dass ich bin? Well, you're Elijah, you're a prophet, you might be John. Bist du Elia, bist du ein Prophet, bist du Johannes? And then he asked his disciples. Und dann fragte er seine Jünger. Who do you say I am? Wer sagt ihr, dass ich bin? Who am I to you? Wer bin ich für euch? Am I the son of God? Bin ich der Sohn Gottes? Am I the man who can do miracles? Bin ich der Mann, der Wunder tun kann? Am I the light of the world? Bin ich das Licht der Welt? Do you place your faith in me? Setzt du deinen Glauben in mich? Or am I something other? Oder in etwas anderes? Because the truth is, the churches that do not have a witness. Denn die Wahrheit ist, die Kirchen, die Gemeinden, die kein Zeugnis haben. Or the body of Christians that have a lessened view of the Son of God. Oder der Leib Christi, die eine verkürzte Sicht vom Sohn Gottes haben. And that's a tragedy in which we find ourselves in. Und das ist eine Tragödie, in der wir uns selbst befinden. And if we're going to restore the place of Jesus, we have to understand his rightful place of glory. Und wenn wir den Platz Jesu wiederherstellen wollen, dann müssen wir verstehen seinen Platz in Herrlichkeit. And I pray that tonight Jesus is asking you right now, tonight when we leave, who do you say he is? Und ich bete, dass heute Abend Jesus dich fragen will und wird, wer du glaubst, dass Jesus ist. Because we sometimes don't understand who he is. Denn manchmal verstehen wir nicht, wer er ist. Difficulties come our way. Schwierigkeiten kommen zu uns. Oh, we have a seed of doubt in our life. Und wir haben eine Saat des Zweifels in unserem Leben. Difficulties come our way. Und Schwierigkeiten kommen unseres Weges. Ah, Jesus isn't really who he says he is. Ah, Jesus ist nicht wirklich der er sagt, dass er ist. He's a good teacher. Er ist ein guter Lehrer. I can go to the school and at the university and study him. Ich kann zur Schule gehen in die Universität. Ich kann lernen. Ich studieren. We have Jesus plus all these other things. Wir haben Jesus plus all die anderen Dinge. We have Jesus and a life to live. Wir haben Jesus und unser Leben, das wir leben. We have a Jesus and then maybe a way in which to walk. Wir haben einen Jesus-Event. We have Jesus and perhaps the truth somewhere else if we find it. Wir haben Jesus und vielleicht eine Wahrheit irgendwo am Weg, wenn wir sie finden. But what did Jesus say he was? Aber was sagt Jesus, dass er war? What did Jesus say he is today? Was sagt Jesus, dass er ist heute? I am the way, I am the truth, I am the life. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. We can have nothing apart from him. Und wir haben nichts ohne ihn. But yet we've so lessened him from his throne of glory, we try and attempt to do that. Aber wir haben ihn so sehr reduziert von seinem Thron der Herrlichkeit. And so we realize that. Und wir realisieren das auch. And we improvise. Und wir improvisieren. We try to add to the King of Kings and the Lord of Lords. Dazugeben. We try to add to his glory. Wir möchten dazugeben zu seiner Herrlichkeit. Jesus isn't all that he's cut out to be. I want to convince my friends, I got to add something to him. Jesus ist ja nicht der, der gesagt hat, dass er ist. Ich gebe einfach noch was hinzu, um meine Freunde davon zu überzeugen. But then we end up making a god out of our own image. Und dann enden wir damit, dass wir ihn einen Gott zu einem Gott machen nach unserem Bild. An extension of myself will not bring one person through those doors and into a living relationship with Jesus. Und diese Selbsterhebung bringt vielleicht eine Person mehr zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Keine Beziehung. Also unsere Selbsterhebung bringt keine Beziehung, eine Person zu einer Beziehung mit Jesus. So I know thousands and thousands and thousands are leaving the Catholic Church a year. Und ich weiß, dass Tausende von Tausenden Menschen die katholische Kirche jährlich verlassen. But are they coming into our churches today? Aber sie kommen in unsere Kirchen heute. Are they? Aber die Frage ist, kommen sie in unsere Kirchen? Is the church in Vienna having a bold witness? Hat die Gemeinde in Wien ein kühnes Zeugnis? Because in the Psalm in Psalms it reads. Weil im Psalmen steht. Do not let the nations ask, where is your God? Lasst nicht die Nationen fragen, wo ist euer Gott? That same question is today. Und dieselbe Frage stellt sich heute. For us. Für uns. We hear a cry. I read about your God. You talk about him. But where is he? Wir lesen über unseren Gott, wir sprechen über unseren Gott, aber wo ist er? We have to be convinced that there is a world out there that is in wanting and in a longing to see Jesus. Wir müssen davon überzeugt sein, dass eine Welt da draußen existiert, die Jesus will. But we won't be that bold witness until he has his rightful place on his throne. Aber wir werden nicht sein kühnes Zeugnis sein, bis er nicht seinen Platz hat, der ihm zusteht in unserem Leben. So we have to repent of that if that's our position. Und wir müssen davon Buße tun, von dieser Position. If someone were to come in and follow you for a week, wenn jemand hier reinkommen würde und dir eine Woche folgen würde, and he wants to trade in his idols, und er möchte seine Götzen eintauschen, I've realized that my idol has no eyes, he cannot see, he cannot speak, he cannot walk, he can't do anything. Also ich habe realisiert, dass meine Götzen nicht sehen können, nicht gehen können, dass sie einfach überhaupt nichts können. Please, I hear about your God, may I just follow you for a week? Please, I've heard about your God. May I follow you for a week? Bitte, ich habe von deinem Gott gehört. Darf ich dir eine Woche folgen? Is that okay with you? Ist das okay für dich? What would his conclusion be about your God? Und was würde deren Überzeugung sein von deinem Gott? Would he say that your God is much more alive than his dead idols, or would it be the same? Würde er sagen, dass dein Gott viel mehr lebendig ist als seine Götzen, oder wäre es das gleiche für ihn? Would he see the glory of Jesus in your life and as a church? Würde er die Herrlichkeit Jesus sehen in deinem Leben als Gemeinde? And gladly throw everything away and say, please let me have your God. Und total fröhlich alles andere beiseite lässt und sagt, bitte lass mich deinen Gott haben. Or would he walk away disappointed saying that your God is no more alive than mine? Oder würde er enttäuscht weggehen und sagen, dein Gott ist nicht lebendiger als meiner? I need to go elsewhere to find my truth in life. Und er würde woanders hingehen, um die Wahrheit im Leben zu finden. It says in the Psalms. Es steht in den Psalmen. That the people that make their idols become like them. Ja, Menschen, die sich Götzen machen, die werden wie ihre Götzen. They make idols that cannot see. Sie machen sich Götze, die nicht sehen können. They make idols that cannot speak. Und sie machen sich Götter, die nicht reden können. They make idols that have hands but cannot feel. Die haben Götter, die Hände haben, aber nicht fühlen können. They make idols with ears that cannot hear. Und die haben Götzen, die mit Ohren, aber nicht hören können. And then the psalmist says. Und der Psalmist sagt. They become like them. Und sie werden wie sie. Have we as a church become like our idols? Sind wir als Gemeinde so geworden wie unsere Götzen? Are our ears and eyes and mouth and heart all open to the love and glory of Jesus? Oder sind unsere Augen, unsere Ohren und unsere Liebe offen, um Jesus zu verherrlichen? Because God wants to restore the witness to the church here in Vienna. Denn Gott möchte das Zeugnis in den Gemeinden wiederherstellen. How do we do that? Und wie tun wir das? We have to have an understanding of his glory. Wir müssen ein Verständnis seiner Herrlichkeit besitzen. See, the disciples. die Jünger. They walked with Jesus uninterrupted for 3 years on when Jesus was here on earth. Die Jünger sind 3 Jahre lang ohne Unterbrechung mit Jesus gewandelt hier auf Erden. They walked with him, spoke with him, they listened to him. Die sind mit ihm gewandelt, sie haben mit ihm gesprochen, die haben ihm zugehört. They had a pure, undefiled revelation of who Jesus was. Die haben eine reine Offenbarung davon gehabt, wer Jesus Christus war. They saw the Son of God walking in their midst. Und die haben den Sohn Gottes in ihrer Mitte gesehen. What a pure revelation. Was für eine reine Offenbarung. See, the people that don't know Jesus today, wisst ihr, die Menschen, die Jesus heutzutage nicht kennen, they don't want to meet people that know things about God. Die möchten Menschen treffen, die Dinge über Gott kennen. Die möchten Menschen nicht treffen, die Dinge über Gott kennen. Many people know things about God. Denn viele Menschen wissen Dinge über Gott. He's in the history books. Denn er ist in den Geschichtsbüchern. Yeah, Jesus might have lived. Yeah, he might have been a real person. Ja, Jesus hat vielleicht gelebt. Er war eine reale Person. Yeah, you're supposed to be nice to your neighbor. Ja, er war vielleicht nett zu seinem Nachbarn. But there is a difference between knowing and walking with Jesus and then just knowing things about him. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied, Jesus zu kennen, mit ihm zu wandeln oder nur etwas über ihn zu wissen. The disciples had a witness about the glory of Jesus. Die Jünger hatten ein Zeugnis über die Herrlichkeit Jesu. Others just knew things about him. Und andere wussten einfach nur Dinge über ihn. We have to in our own lives. Und wir müssen in unseren eigenen Leben become witnesses for Jesus. Ein Zeugnis werden für Jesus. Not people on the outside knowing things about him. We don't want to be a people on the outside knowing things about him. Denn wir möchten nicht Menschen sein, die draußen stehen und Dinge nur über ihn wissen. We can know many facts about the life of Jesus. Wir können viele Tatsachen wissen über das Leben Jesu. And never be a witness for him. Und nie ein Zeuge für ihn sein. I want to read Revelation 4. Ich möchte lesen aus Offenbarung 4. In chapter 4, verse 7. Kapitel 4, Vers 7. Oh, I'm sorry. 6. Vers 6. And before the throne there was as were a sea of glass like crystal. And around the throne, on each side of the throne, are 4 living creatures full of eyes in front and behind. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within, and day and night they never cease to say, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um dem Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, "Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt." And whenever the living creatures gave glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fell down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created." Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: "Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen." I pray that verse would just strike our hearts deeply tonight. Und ich bete, dass dieser Vers wirklich ganz tief unsere Herzen berührt. So here we have creatures that have not been stained with sin. So hier haben wir Wesen, die nicht mit der Sünde befleckt wurden. Their whole role is to look upon Jesus Christ on his throne and give him glory. Und ihre einzige Rolle besteht darin, dass sie Jesus Christus auf dem Thron verherrlichen. Millions of years ago, when we think we were coming from slime, und Millionen von Jahren, als wir dachten, these creatures were by the throne of God saying, "Holy, holy, holy, holy." als wir noch gar nicht hier, also diese Wesen haben vor Millionen von Jahren Gott angebetet vor dem Thron und heilig, heilig, heilig gesungen. And then these creatures are filled with eyes. Und diese Wesen sind ganz voller Augen. Not just two or three or four. Nicht zwei, drei oder vier. Let's just imagine thousands. Stell dir einfach mal tausend vor. And I think he might have been in need of thousands. Und vielleicht haben sie auch tausend gebraucht. Because when Jesus just shines his glory, his just eyes just can't take it, and so he has to have some of them short-circuited. Denn wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erstrahlt, das ist einfach unfassbar. And then the other thousands take over and behold the glory of God. Und dann übernehmen die anderen Tausenden und verherrlichen Gott. And then Jesus again radiates his glory. Und Jesus erstrahlt wieder in seiner Herrlichkeit. And then those other thousands, you know, they can't take it anymore, and so they have to be closed, and the others opened up. Und die anderen tausend können das nicht mehr tragen und dann übernehmen die anderen tausend. And they just say again, holy, holy, holy. Und sie sagen, heilig, heilig, heilig. May that strike our hearts tonight. Möge das unsere Herzen heute berühren. He is glorious. Er ist herrlich. He is not boring. Er ist nicht fad. He is holy. Er ist heilig. And he wants to redeem every single one of us here in Vienna. Und er hat jeden einzelnen hier in Wien erlöst. And he has a plan. Und er hat einen Plan. But if we as a people don't know that he is holy. Aber wenn wir nicht wissen, dass er heilig ist. And that he is glorious. Und dass er herrlich ist. We won't take one step towards faith. Dann werden wir keinen einzigen Schritt im Glauben tun. Because he won't be worthy of our worship. Weil dann wird er es nicht wert sein, unseres Lobpreises. He won't be worthy of our obedience. Denn, und er wird es nicht wert sein, unseres Gehorsams. We have to step back. Und wir werden zurückgehen. And let that truth strike our hearts. Und lass diese Wahrheit unsere Herzen tief berühren. Oh Lord, may I be like one of those creatures that just sing out glory, glory, glory. Oh Herr, lass mich eins dieser Wesen sein, der einfach nur singt Herrlichkeit, Herrlichkeit. Oh man. We go to Elijah. Wir gehen zu Elia. And the Lord is going to speak to Elijah. Und der Herr spricht zu Elia. And then there was a big fire. Und da gibt es ein großes Feuer. But the Lord wasn't in the fire. Aber der Herr war nicht im Feuer. Then a big wind comes. Und dann kommt ein großer Sturm. But he wasn't in the wind. Aber er war nicht im Sturm. And then there's a big earthquake. Und ein großes Erdbeben. The Lord wasn't in the earthquake. Aber der Herr war auch nicht darin. He whispers. Er flüstert. Elijah says, "Oh, I need to hide my face." Und Elia sagt, ich muss mein Angesicht verbergen. You look at the contrast here right now. Und du schaust hier bitte auf den Kontrast. What is impressive in man's eyes with us with natural disasters and fires and earthquakes? Was in den Augen der Menschen total desaströs ist, Erdbeben, Feuer. They didn't strike fear in Elijah. Das hat in Elia keine Furcht erzeugt. Elijah, the Lord just had to whisper. Der Herr musste nur flüstern. And he had to hide his face in his coat. Und er musste sein Angesicht verbergen. That is our God. Das ist unser Gott. That is our God who demands obedience. Das ist unser Gott, dem die Menschen gehorchen. And we want to turn to Isaiah. Wir gehen jetzt zu Jesaja. Chapter 6. Kapitel 6. So Isaiah goes up into a vision and sees the Lord. Jesaja hat eine Vision und sieht den Herrn. In that year the king Uzziah died, and I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Im Todesjahr des Königs Uzzia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Above him stood the seraphim. Each had six wings. With two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And one called to another, saying, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and on whole earth is full of his glory." Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. I love that story. Ich liebe diese Geschichte. Isaiah saw the throne of God. Jesaja sah den Thron Gottes. And he couldn't even describe the one sitting on the throne. Und er konnte denjenigen nicht beschreiben, der auf dem Thron sitzt. It was too great for him. Das war zu großartig für ihn. He was in front of the Lord and he couldn't even describe the Lord. Er war vor dem Herrn und er konnte den Herrn nicht beschreiben. So he described the throne. So er hat den Thron beschrieben. He described the train of the Lord. Er hatte den Saum des Herrn beschrieben. And he was undone. Und er war total erledigt. He said, I am a man of unclean lips. Woe is me. Er sagte, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wehe mir. Later God spoke to him. Und später hat Gott zu ihm gesprochen. And he asked the question, who would I send? Who's going to go for me? Und er hat ihn eine Frage gestellt. Wer wird für mich sprechen? And Isaiah said, send me. Und Jesaja sagt, sende mich. Because he saw that he fell so short of the witness that is God demands. Denn er sah sich selber so klein von dem Zeugnis, das Gott von ihm erwartet. He saw the seraphims singing holy, holy, holy. Er sah die Seraphim singen heilig, heilig, heilig. And he just remembers, wow, I fall so short of that. Und er erinnert sich, ich komme so zu kurz. What do the seraphims do? Und was tun die Seraphim? They're covering their eyes and their feet. Die bedecken ihre Augen und ihre Füße. That's their way of bowing down in worship. Das ist ihre Art, sich zu verbeugen im Lobpreis. They're laying down and they're prostrating themselves before the Lord. Die legen sich völlig nieder vor dem Herrn. These are perfect creatures that have not been marred with sin. Das sind perfekte Wesen, die nicht verunreinigt sind mit Sünde. And their witness again and again and again is glory, glory, holy, holy, glory, glory, holy. Und ihr Zeugnis ist immer und immer wieder heilig, heilig, Herrlichkeit, Herrlichkeit. And then Isaiah says, "What is my witness?" Und dann sagt Jesaja, was ist mein Zeugnis? Who am I? Wer bin ich? And then God asks, "Who will I send?" Und Gott fragt ihn, wen soll ich senden? And Isaiah was stricken with a conviction that he knew that he wanted to be that witness. Und Jesaja war total davon getroffen. Er wollte dieses Zeugnis sein. And he said, "Send me." Und er sagte, sende mich. That's why the disciples could do so much in their time. Und das ist es, was die Jünger so oft tun konnten. Because they saw the rightful revelation of Jesus Christ. Denn sie haben das gerechte Zeugnis von Jesus Christus gesehen. They could be spit upon. Und also die konnten bespuckt werden. They could be martyred. Die konnten gemordet werden. And they say, you can't do anything to me. Und die sagen, du kannst mich gar nicht you antun. Can't touch me. Du kannst mich nicht berühren. My Lord is holy. Mein Herr ist heilig. My God is glorious. Mein Herr ist herrlich. He owns me. Ich gehöre ihm. And my death will be a witness to his glory. Und mein Tod wird ein Zeugnis sein zu seiner Herrlichkeit. That was the witness of the church. Und das war das Zeugnis der Gemeinde. That was the witness of the believers. Das war das Zeugnis der Gläubigen. Because they had a rightful, undefiled understanding of denn who God was. Ein gerechtes, verunreinigtes Zeugnis, wer Jesus war. Stephan being stoned. Stephanus wurde gesteinigt. While dying, his face shone like an angel. Und während gestorben ist, hat sein Angesicht geleuchtet wie das eines Engels. His eyes look up and says, "Forgive them, God. They know not what they do." Und schaut Gott in die Augen und sagt, "Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." This man is getting blasted with stones in his face. Und diesem Mann wurden Steine ins Gesicht geschleudert. And he has a peace. Und hat Friede. And he loves them. Und liebt sie. What a witness that is. Was für ein Zeugnis ist das doch. Where are we in that spectrum? Und wo sind wir in diesem Rahmen? What is our witness? Was ist unser Zeugnis? What is our desire? Was ist unser Verlangen? When Jesus would ask us, who do you say I am? Wenn Jesus uns fragen würde, wer sagst du, dass ich bin? Would our eyes be on him? Würden unsere Augen auf ihn gerichtet sein? Because there is a ministry within the church. Denn es gibt einen Dienst in den Gemeinden. What we behold is what we become. Danach, wo wir uns ausstrecken, das werden wir auch. Zu dem werden wir. When we behold the glory of God, we get transformed into His likeness. Wenn wir uns ausstrecken nach der Herrlichkeit Gottes, werden wir verwandelt in seine Herrlichkeit. When we strip Him down to this lower version of Himself. Und wenn wir ihn herunterziehen auf diese niedrige Version unserer selbst. Other things look a bit more appealing. Dann schauen andere Dinge interessanter aus. I'll flirt with this sin. Ich flirte mit dieser Sünde. I won't be obedient here. Ich werde hier ungehorsam sein. God, he loves me. He doesn't really ask and require of me much, does he? Gott liebt mich. Wird es von mir nicht mehr verlangen. Oder doch? We're not beholding his glory. Und wir strecken uns nicht aus nach seiner Herrlichkeit. I was in South Africa this past few months. Ich war in Südafrika diese letzten paar Monate. And if I'm going to be honest and transparent, which I pray that I am. Und ich, wenn ich jetzt transparent und ehrlich bin und ich bete, dass ich es bin, because we're brothers and sisters in Christ, denn wir sind Brüder und Schwestern in Christus, that I had many fears and I had many insecurities, I had many things in my life that I was hiding. Ich hatte sehr viele Ängste, ich hatte sehr viele Unsicherheiten in meinem Leben, die ich versteckte. And it was not good. Und das war nicht gut. Then one night in South Africa, und eines Nachts in Südafrika, God met me. Ist Gott mir begegnet. God met me in my prayer closet. Gott ist mir begegnet in meiner Gebetszeit. And he spoke to me. Er sprach zu mir. And he opened up the heavens and I saw his glory, just a glimpse, a glimpse, a glimpse. Und er hat den Himmel geöffnet und ich sah einfach nur einen kleinen Schimmer von seiner Herrlichkeit. And for 3 hours I wept and I wept and I wept and I wept. Und für 3 Stunden habe ich nur geweint, geweint und geweint. He took everything away. Und er hat alles weggenommen. I was completely broken. Ich war total zerbrochen. I was completely exposed. Ich war total aufgedeckt. And he said, Grant, get up, I have work. Und er sagt, Grant, steh auf, ich habe Arbeit für dich. Oh, may we all get to that place. Mögen wir doch alle zu diesem Ort kommen. Where he just breaks us and just we break underneath his love. Dass er uns einfach zerbricht, wir zerbrechen in seiner Liebe. So that we speak with a conviction of our knowing of Jesus Christ. Dass wir aus einer Überzeugung sprechen, weil wir Jesus Christus kennen. Do we have that conviction of we know who our Lord and Savior is? Haben wir diese Überzeugung davon, wer Jesus Christus ist, dass er unser Herr und Retter ist? Personally. Persönlich. Or do we have to kind of think of what someone else has talked about with Jesus? Oder denken wir, ja, was hat jemand andere erlebt mit Jesus? Because when every single member in the body of Christ, denn wenn jeder einzelne im Leib Christi is healthy, gesund ist, then we begin to see a body moving. Dann werden wir einen Leib sehen, der in Bewegung ist. When each member begins to have their conviction, und wenn jedes einzelne Mitglied beginnt, eine Überzeugung zu haben, Überführung zu haben, we begin to have a witness. Dann wird er auch anfangen, ein Zeugnis zu haben. That's what I pray for the church here in Vienna. Und das bete ich für die Gemeinde hier in Wien. Is that we'll return to the ministry of beholding His glory. Damit wir zurückkehren zu dem Dienst, seine Herrlichkeit zu suchen. So that we can join in the choir of angels singing holy, holy, holy. Damit wir dem Chor der Engel beitreten, der singt heilig, heilig, heilig. We ask ourselves, how could the disciples endure what they did? Wir fragen, warum konnten die Jünger tun, was sie taten? How could those in church history endure what they did? Wie konnten die in der Kirchengeschichte erleiden, was sie erlitten haben? You look at Joseph, up, down, up, down, up, down. Oder schau dir Josef an, hoch und tief, hoch und tief. He's loved by his father. Er war geliebt von seinem Vater. He's gonna die in a well. Und er wäre fast gestorben im Brunnen. He's freed, or he's freed. Er wurde befreit. He gets sold into slavery. Und er wurde in die Sklaverei verkauft. Boom, again and again and again. Immer und immer wieder. But then, when God says it is finished, he underlines your life and there you have a crown. Und dann, wenn Gott sagt, es ist vollendet, dann hast du dann hast du eine Krone. That is the life of a Christian. Und das ist das Leben eines Christen. That every one of us is supposed to have a crown. Denn jeder von uns soll eine Krone haben. But we won't get that crown until we have that witness and conviction of Jesus. Aber wir werden diese Krone nicht bekommen, wenn wir nicht die Überführung haben. Out of a love for him, because our eyes were open to his glory. Und wenn unsere Augen nicht geöffnet sind für die Herrlichkeit von Jesus. May the church be awakened to the witness of Jesus. Möge die Gemeinde erweckt sein für die Herrlichkeit von Jesus. My life is great. Mein Leben ist großartig. Oh, I'm in hell. Ich bin in der Hölle. Oh, it's great again. Es ist super. Oh, it's in hell again. Ich bin wieder in der Hölle. But I go forward and aber forward ich gehe vorwärts and forward. Und vorwärts und vorwärts. And then God says, it is done. Gott sagt, es ist vollbracht. And he says, well done, thy faithful servant. Und er sagt, gut gemacht, and he mein says, treuer Diener. You've been a faithful witness. Und er sagt zu dir, du warst ein treuer Zeuge. What did Jesus say to his disciples? Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? You will become my witnesses. Ihr werdet meine Zeugen. Unto my glory. Zu meiner Herrlichkeit. May we be awakened to that truth. Mögen wir erweckt werden zu dieser Wahrheit. Because Jesus revives the dying before he awakens the dead. Denn Jesus erweckt die Sterbenden, bevor er die Toten auferweckt. Where are we in our faith? Are we dying? Wo sind wir in unserem Glauben? Sind wir am Sterben? Oh, that crown of glory, God, that's pretty heavy. I don't know if I can wear it. Oh Herr, diese Krone der Herrlichkeit, das ist ziemlich schwer. Ich weiß nicht, ob ich die tragen kann. Look up. Schau auf. Look up. Schau auf. Look at me sitting in my glory. Look at my glory. Schau auf meine Herrlichkeit. Look at me. Schau auf Jesus. When I, the consuming fire, gets your attention, das verzehrende Feuer deine Aufmerksamkeit bekomme, I consume all that is not of me. Dann werde ich alles verzehren, was nicht von mir ist. I consume your fears. Ich verzehre deine Ängste. I consume your doubts. Ich verzehre deine Zweifel. I consume your hurts. Ich verzehre deine Schmerzen. And what I leave, und was ich dir lasse, is a man or woman tested and tried, but a faith purer than gold. Das ist ein Mann oder eine Frau, die geprüft wurde, aber gereinigt wie Gold. It's my prayer that we would all be eager to receive our crown. Und es ist mein Gebet, dass wir alle unsere Kronen empfangen wollen. I want all of us to say and all of us to receive those words from Jesus. Und ich möchte, dass wir alle diese Worte von Jesus empfangen. Well done, thy good and faithful servant. Gut gemacht, mein treuer und Dienerknecht. Treuer und guter Knecht. You have been a witness. Du warst ein Zeuge. May we return to the ministry of beholding his glory. Mögen wir zurückkehren zu dem Dienst, seine Herrlichkeit anzubeten. So we can become his likeness. Dass wir werden seine Zeugen. Father, I just pray tonight. Vater, ich bete heute Abend. That you would restore that ministry to the church. Dass du diesen Dienst der Kirche wiederherstellst. Forgive us for the Jesus we put in the pulpit that is not your son. Und vergib uns, dass wir einen Jesus am Pult verkündet haben, der nicht dein Sohn ist. Awaken not just CIG, but the entire church and body of Christians here in Austria. Und erwecke die gesamte CIG und den ganzen Leib Christi hier in Österreich. That you are a God of glory. Dass du ein Gott der Herrlichkeit bist. You are holy. Du bist heilig. You have conquered the works of the enemy. Und du hast das ganze Werk des Feindes verzehrt, überwunden. And then when our eyes gaze upon you. When our eyes are gazing upon you, und wenn unsere Augen auf dich gerichtet sind, we find renewed strength to take another step. Dann finden wir erneute Stärke, um einen nächsten Schritt zu machen. Up the mountain, den Berg hoch. Down into the valley, in das Tal wieder runter. Up the mountain, den Berg hinauf. Down in the valley, in das Tal. But by being your witness, aber indem wir dein Zeugnis sind, I can run the race with perseverance. Kann ich den Lauf vollenden. Because my eyes have been opened to you. Denn meine Augen sind geöffnet für dich. Awaken the church, Father. Erwecke die Gemeinden, Vater. And may we run the race with perseverance. Und mögen wir mit Ausdauer den Lauf laufen. And may we be like those many elders in the book of Revelation. Und mögen wir wie die vielen Ältesten sein im Buch der Offenbarung. When you show your glory, wenn du deine Herrlichkeit zeigst, we can join all the rest of them by throwing our crowns of glory at your feet. Dass wir uns vereinen mit den Rest und unsere Krone zu deinen Füßen werfen. Oh, Father, thank Vater, you. Thank wir you. Danken dir. Convict us of our sin, Lord. Überführe uns unserer Sünden, Herr. Speak to us, Lord. Sprich zu uns, Herr. We need you, Lord. Wir brauchen dich, Herr. Father, we don't have you, we don't have anything. Vater, wenn wir dich nicht haben, haben wir you nichts. You are our life. Du bist unser Leben. Open our eyes to this truth. Öffne unsere Augen für diese Wahrheit. Restore the witness to the church. Und erstelle das Zeugnis für die Gemeinde. May the bride be in love with her groom. Und dass die Braut von ihrem Bräutigam geliebt ist. Oh, Father, thank you for your grace. Danke, Vater, für deine Gnade. For your glory, Lord. Für deine Herrlichkeit. Amen. Amen. Having an encounter is the center point of Christianity. Eine wirkliche Begegnung zu haben ist der zentrale Punkt der Christenheit. Seeing his glory. Seine Herrlichkeit zu sehen. Thank you, Grant. Danke, Grant. Krista, can you come up now? This is Krista. She's a great friend. And she das was ist here Krista. Sie ist eine großartige Freundin. She came here 6 months ago and spoke. Und sie hat vor 6 Monaten hier bei uns gesprochen. Many of you have been to her. Und viele von uns waren schon bei ihr in Tirol. In ihrer Herberge. Ja, Jesus. Dein Volk hat dir entgegengerufen, wie du auf dem Esel eingeritten bist nach Jerusalem. Jesus, your people cried out to you as you rode on the donkey to Jerusalem. Du bist als König gekommen. You came as king. Und sie haben gerufen, Hosanna, Hosanna, Hosanna. And they cried out, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Und wenn du wiederkommst als König, Jesus. And when you come again as King Jesus. Wir wollen dir entgegenrufen, Hosanna, Hosanna, König Jesus. We want to meet you with the cry, Hosanna, Hosanna, King Jesus. Und wir wollen unsere Öllampen füllen. And we want to fill our lamps of oil. Dass wenn der Ruf kommt, der Bräutigam kommt, then when the cry comes that the bridegroom is coming, dass unsere Lampen voll Öl sind. That our lamps will be filled with oil. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Oh, es ist eine Freude für mich, wieder hier sein zu dürfen. It's a great joy for me to be here again with you. Ich bin sehr verbunden mit dieser Gemeinde. I am very bound with this church. Und wie ich hier hereingekommen bin, and as I came in tonight, habe ich wieder den Heiligen Geist so stark gespürt. Again, I sensed the Holy Spirit so strongly. Und ich konnte fast nicht stehen beim Lobpreis. And I almost couldn't stand during the worship. Und das ist meine große Freude. And that's a great joy. Wenn in einer Gemeinde der Heilige Geist leben darf. When in a church the Holy Spirit is alive. Und ich habe mir das, was Grant gesagt hat, sehr zu Herzen genommen. And what Grant said tonight, I took into my heart. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kann ich das umsetzen, was er gesagt hat? And I said, how can I apply what he said? Und dann ist das Wort in mein Herz gefallen. Then this word came into my heart. Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen. It's not through strength or power. Es wird durch den Heiligen Geist geschehen. It will happen through the Holy Spirit. Und das hat mich wieder froh gemacht. And that made me glad again. Dass ich das jetzt nicht umsetzen muss. That I am not the one who has to apply this. Und das hat mich so froh gemacht, hier zu erleben, dass der Heilige Geist so stark hier ist. And it made me so glad to see that the Holy Spirit is so strong here. Und er wird das machen in uns. And he will do this in us. Und er tut es schon. And he's doing it already. Und ich spüre, dass ich, wie ich da gesessen bin, and I sense it, I feel it as I was sitting here. Dann habe ich so dieses Wort gehört. I heard this word. Frühlingsluft. Spring air. Und dann habe ich Hohelied 2. And then Song of Solomon 2. Und da steht drin, where it says, der Winter ist vergangen. The winter is over. Der Frühling ist gekommen. Spring has come. Und was ist der Frühling? And what is spring? Neues. Newness. Neues. Newness. Neues kommt. The new is coming. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass dass diese Gemeinde eine Erweckung bekommen wird. And I am just as I was convinced before that this church will experience revival. Dass euch Hören und Sehen vergehen wird. I don't know how to say that. Wie übersetzt man das? Dass ihr erstaunt sein werdet. That will be just amazing. Das, was ihr hier jetzt erlebt habt im letzten halben Jahr, what you've experienced here in the last six months, das sind Geburtswehen. These are birthing pangs. Ihr habt viele Schmerzen gehabt. You have had a lot of pain. Und das ist noch nicht vorbei. And it's not over yet. Aber ich habe heute früh das Bild bekommen von Daniel. But this morning I got this picture from Daniel. Feuerofen. Daniel in the furnace. Und ich sehe, wie ihr wirklich im Feuerofen gewesen seid und noch seid. And I saw how you were in the furnace and are still in the furnace. Aber das Erstaunliche an diesem Feuerofen ist dieses. But the amazing thing about this furnace, dass Nebukadnezar 4 Personen gesehen hat. That Nebuchadnezzar saw 4 people in the furnace. Nicht die 3 alleine, sondern einen vierten. Not only the 3 men, but another one. Und dieser vierte, das ist Jesus. And this fourth man is Jesus. Und dieser Jesus ist und war und bleibt bei euch. And this Jesus was and is and will be with you. Alle Tage. All the days. Immer. forever. Im Feuerofen und außerhalb des Ofens. In the furnace and out of the furnace. Und dieser Feuerofen ist nötig. And this furnace is necessary. Damit Jesus in uns ganz Gestalt gewinnen kann. So that Jesus can be formed in us totally. Viele Menschen sind im Feuerofen weltweit. A lot of people in this world are in the furnace. Und das ist Reinigung. And this is purification. Und ihr seid mittendrin. And you are in the midst. Aber das Gold, das dann herauskommt. But the gold that will come out of this. Das wird alle Stürme des Satans überdauern. This will last beyond the storms of Satan. Und wird mächtig angreifen. And he will definitely attack. Aber er kann nicht, wenn Jesus in uns lebt. But if Jesus is living in us. Dann hat er keine Macht mehr. Then he has no power. Ich möchte da ein kleines Beispiel erzählen. Ich war auf Kur. I want to give you a little example. I was at the spa. Therapie. I was at the therapy. Und da gibt es so ein Whirlpool. And there was a whirlpool. Und das, da haben vier Leute Platz. And only four people und can be in it. Eine Person war schon drin, eine Frau. And there was a woman in it. Und ich will da immer Kontakte machen. And I always want to make contact with people. Und ich habe diese Frau so lieb angeschaut. And I looked at this woman full of love. Aber sie hat immer weggeschaut. But she always looked away. Und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich sie einfach segnen. And I just said to myself, I'm going to bless her. Und ich habe gebetet. And I prayed. Sie hat weggeschaut und weggeschaut. And she looked away. She kept looking away. Und dann hat Jesus zu mir gesagt. And then Jesus said to me. Das ist eine Hexe. This is a witch. Dann habe ich angefangen, in Sprachen zu beten. And then I started to pray in tongues. Und ich weiß, was passiert, wenn man in Sprachen betet. And I know what happens when you speak when you pray in tongues. Dass die Satanisten und die Hexen weglaufen. Then the Satanists and the witches, they run away. Sie können das nicht aushalten. They can't stand it. Dann hat sie sich komplett umgedreht und hat mir nur den Rücken zugedreht. And so she totally turned her back on me. Und dann habe ich angefangen, in Sprachen zu singen. And then I started to sing in tongues. Und dann ist sie sofort aufgestanden und rausgelaufen. And then she got up and ran away. Ich habe sehr gebetet für sie. I prayed a lot for her. Dass Jesus sie als Mensch rettet. That Jesus would save her. Weil sie ist seine Tochter. Because she is his daughter. In der Erweckung werden wir mit diesen Leuten zu tun haben. And in the revival we will come in contact with these kinds of people. Und deshalb möchte ich gerne nächstes Jahr so ein Team heranbilden. And that's why next year I want to build a team. Damit wir in der Vollmacht und Autorität Jesu beten können. So that we can pray in Jesus' authority. Erweckung heißt Arbeit. Revival means work. Viel Arbeit. A lot of work. Wir beten manchmal sehr leichtfertig um Erweckung. Sometimes we pray very lightheartedly about revival. Aber das kostet unser Leben. But it will cost us our life. Und es kostet unser Leben schon vorher. And it costs us our life already. Damit wir überhaupt in die Erweckung hineingehen können. So that we can even go into the revival. Frühlingsluft. Spring is in the air. Es riecht nach Frühling hier. It smells like spring here. Der Winter ist vergangen. The winter is over. Jeremia 33. Jeremiah 33. Vers 3. Verse 3. Das habe ich schon vor Wochen für euch bekommen. I got this for you weeks ago. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass ich hier sprechen werde. And I didn't even know I would be here. Dann habe ich gedacht, das ist für die CIG. But I thought, this is for CIG. Jeremia 33, 3. Jeremiah 33, 3. Rufe mich an. Ask of me. So will ich dir antworten. And I will answer you. Und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. And I will tell you remarkable things that you do not know about. Ich möchte gerne diese unfassbaren großen Dinge haben und erleben. I would like to have these incredible, remarkable things. Aber da ist eine Bedingung vorneweg. But there is a condition. Anrufen, rufen. Calling him. Rufen. Calling him. Und das ist das, was ihr macht jetzt in euren Gebets-Sessions. And that's what you're doing in your prayer meetings. Ihr ruft zu Gott. You're calling out to God. Ihr ruft zu ihm. You're calling to him. Ihr schüttet euer Herz aus vor ihm. You're pouring your hearts out before him. Und das gefällt ihm. And he loves that. Das liebt er. He loves that. Diese stummen Menschen, er weiß zwar unsere Gedanken, er weiß alles. Of course he knows our thoughts. Aber er sagt auch immer wieder, betet, so wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an. But he says, ask and you will find. Seek and you will find. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Er will unser ganzes Engagement. He wants our total involvement. Manchmal denken wir, wir müssen die Wunder vollbringen. Sometimes we think we have to perform the miracles. Alles, was unser Part ist, rufen. The only thing our part is to do is to call on him. Rufen. Call on him. Schreien. Cry out to him. Aus der Tiefe schrei ich, Herr, zu dir. Cry out of the depths, I cry out to you, Lord. Unser Herz ausschütten. Pour out our hearts before him. Unser Herz zeigen. Show him our hearts. Was liegt auf meinem Herzen? What is on my heart? Laut aussprechen. Say it out loud. Und dann kommt der nächste Part. And then the next part comes. Und den habe ich manchmal sehr übersehen. And this part sometimes I overlooked. Und da steht, und ich werde dir antworten. And it says, and I will answer you. Ich habe sehr oft mein Herz ausgeschüttet. Often I have poured my heart out. Und dann bin ich weggegangen. And then I went away. Und dann habe ich gedacht, na ja, Gott weiß es, das ist genug. And then I thought, God knows it, that's enough. Er will mit uns Dialog haben. He wants to have dialogue with us. Er will uns antworten. He wants to answer us. Er will uns seine Meinung sagen. He wants to tell us his opinion. Er will uns seine Wege wissen lassen. He wants to show us his ways. Er will uns seine Herrlichkeit zeigen. He wants to show us his glory. Er will uns seine Möglichkeiten zeigen. He wants to show us his opportunities. Er will nicht, dass wir einseitig von dieser Erde hinaufschreien in den Himmel. He doesn't want that we only cry out from the earth to him. Er will vom Himmel herunter, er ist vom Himmel heruntergekommen. He came down from heaven. Um uns die Botschaft des Himmels zu bringen. To give us the message of heaven. Und diese Botschaft des Himmels heißt, es ist vollbracht. And this message from heaven is, it is finished. Und wenn ich von dieser Botschaft herkomme, and when I am coming from this message, es ist vollbracht, it is finished, dann kann mich hier nichts mehr umhauen. Then nothing here can move me. Und ich war sehr bewegt, wie ich da vorne gesessen bin. And I was very moved as I was sitting here. Dann habe ich das erste Mal gesehen, dass da Nägel drauf sind auf dem Kreuz. And I saw for the first time there were nails on the cross. Das habe ich noch nie gesehen auf einem Kreuz. I've never seen this on a cross. Und dann hat Jesus zu mir gesagt, and then Jesus said to me, Sie können mich nicht festhalten. These nails cannot hold me down. Sie können mich nicht festhalten. They could not hold me down. Sie konnten mich nicht am Kreuz festhalten. They couldn't hold me on the cross. Ich bringe meine Botschaft und meine Mission durch. I will bring my message and my mission. Und ich bringe meinen Sieg durch. And I bring my victory. Niemand kann mich festhalten. No one can hold me back. Und niemand kann euch hier in der CEG festhalten. Niemand. And no one can hold you back here in CIG. Niemand. No one. Was Gott sich vorgenommen hat, what God has planned, das bringt er durch. He will accomplish. Und das ist bereits schon die Bewegung des Heiligen Geistes. And this is already the movement of the Holy Spirit. Dass ihr fastet und betet. That you're praying and fasting. Dass ihr ruft zu ihm. That you're calling to him. Und er wird euch antworten. And he will answer you. Und er wird euch große und unfassbare Dinge zeigen. And he will show you great and remarkable things. Die ihr noch nicht wisst. That you don't know yet. Das heißt, beweglich bleiben. That means stay moving. Nicht festlegen. don't be stationary. Nicht Gott sagen, so muss die Erweckung geschehen. And not say to God, this is how revival will happen. Und so muss es ausschauen. And this is how it needs to look Und das machen wir. And this is what we'll do. Nein. No. Er zeigt uns Dinge. He shows us things, die wir noch nicht wissen. That we don't know yet. Das heißt, dass wir ganz wach werden müssen. That means we have to be alert. Flexibel. Flexible. Und bereit. And ready. Und das möchte ich jetzt beten. And now I want to pray. Vater, ich danke dir für dieses mächtige Wort für die CIG. Father, I thank you for this powerful word for CIG. Für diese gigantische Verheißung. For this huge promise. Und was du sagst, das geschieht. And what you say will come to pass. Und es liegt nicht an jemandes Wollen oder Vollbringen. And it doesn't depend on someone's willingness or doing. Sondern an Gottes Erbarmen. But on your mercy. Du hast dein Erbarmen ausgeschüttet über diese Gemeinde, Vater. You have poured out your mercy upon this church. Du hast deine Gnade ausgeschüttet über diese Gemeinde. You have poured out your grace upon us. Du hast sie durchgebracht durch den Feuerofen. You have brought us through the furnace. Du bringst sie weiter in deine Verheißungen. And you will bring us further into your promises. Und ich danke dir, mein Vater, And I thank you, my Father, für die hungrigen Herzen hier. For the hungry hearts here. Das ist auch dein Geist, that is your spirit, der das wirkt. That has worked. Wir können dir nichts bringen. We can do nothing. Aber du kannst alles tun. But you can do all things. Wir können nur diese leeren Gefäße sein. And we can only be these empty vessels. Und immer leerer und leerer und leerer werden. And we become emptier and emptier. Damit deine Macht so that your power in uns und in dieser Gemeinde offenbar wird. So that your power will be manifest in us and in this church. Danke, dass du überall dabei bist, Jesus. Thank you that you are everywhere present. Und dass Nebukadnezar gesehen hat. And that Nebuchadnezzar saw. Dass Daniel. That Daniel. Der Gott des Daniel. Größer ist. That the God of Daniel was greater. Vater, ich bete, dass du meinen Geschwistern hier diese Kraft des Daniels gibst. And Father, I pray that you would give my brothers and sisters here the strength of Daniel. Dass sie dieses Menschenbild nicht anbeten. That they would not worship this image. Auch wenn sie dafür verachtet. Even if they are despised for it. Auch wenn sie dafür in den Feuerofen geworfen werden. And even if they are thrown into the fiery furnace because of it. Vater, ich danke dir. Father, I thank you. Dass du mitten unter uns bist. That you are in our midst. Und uns deinen Heiligen Geist geschickt hast. And sent your Holy Spirit. Der diese Kraft ist. That is this power. Amen. Amen. Bread I give people for you. Und er sagt, ich habe Menschen für dich gegeben. I gave nations for you. Ich habe Nationen, Länder für dich gegeben. That's how much you mean to me. So viel bedeutest du mir. Let yourself be consumed by his love. Und lass dich von seiner Liebe verzehren. He wants us to let him love us. Denn er will uns so sehr. Lass dich von ihm lieben. Just receive, receive. Receive. Empfange einfach nur, empfange, empfange. And when we've received his love, we give it back to him. Und wenn wir seine Liebe empfangen haben, dann geben wir sie ihm zurück. Even that we can't do. Und auch das können wir nicht tun. We need God to love God. Wir brauchen Gott, damit wir Gott lieben können. It's all his grace. Es ist alles seine Gnade. And we just stand before you. Und Herr, wir stehen einfach vor dir. just overwhelmed. Und wir sind überwältigt. We're in awe of you. Wir sind total erstaunt von dir. Amen. Amen.